Zur Teilnahme am 15. Internationalen Filmfestival Pyongyang trafen die internationalen Beurteiler von Russland, Großbritannien und Indien am 13. September mit einer Maschine in Pyongyang ein. An demselben Tag kam der internationale Beurteiler von Neuseeland mit einem Zug an.